jetzt will der Jubel kein Ende nehmen. Jetzt erst bricht der Jubel richtig los, da Herr Reichsminister Goebbels die Gehsteige selbst abschreitet und wiederum mit Heilgruß die Menge begrüßt. Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Goebbels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Auch Herr Staatsminister Esser hat jetzt die Herren begrüßt. Nun treten Sie, begleitet von SA und SS, ins Funkhaus ein. Schreiten durch das Spalier der SS, das im Funkhaus aufgestellt ist, in den festlich mit Grün geschmückten Senderaum, von dessen Orgelempore herunter groß die Hakenkreuzfahne leuchtet.